Zorn fließt in meinen Adern. Ich schwöre, ihr werdet ihn spüren. Das ist meine Antwort auf euer Verbot. Aus meinem Herzen schreit's heraus. Fahrt zur Hölle! Unsere Lieder, ihr nehmt euch das Recht mit Argumenten, die kein Mensch versteht. Das ist unsere Antwort auf euer Verbot. Aus unserem Herzen schreit sie raus. Fahrt zur Hölle, BPJS. Fahrt zur Hölle, ihr mieses Pack. Fahrt zur Hölle, BPJS. Schon an jede Kirche und Lehrerschaft. Wir werden euch erwarten in der Höllenglut. Wir geben niemals auf. Ihr hörtet es schon einmal, noch einmal ist kein Mal. Wir geben niemals auf. Fahrt zur Hölle, BPJS. Fahrt zur Hölle, ihr mieses Pack. Fahrt zur Hölle, BPJS. Schon mal ihr Kirche und Lehrerschaft. Ja. Gerecht und Zorn fließt in unsere Adern. Ich schwöre, ihr werdet ihn spüren. Das ist meine Antwort auf euer Verbot. Aus unserem Herzen schreit raus. Fahrt zur Hölle, BPJS. Fahrt zur Hölle, ihr mieses Pack. Fahrt zur Hölle, BPJS. Schon all ihr Kirche und Lehrerschaft. Hier ist ein Aufruf zur Gewalt. Eintönige Kadenzen sich nicht reimen. Verbrannt die Lieder, verbrennt die Bücher. Aufhalten werdet ihr uns nimmer. Hört ihr nimmer, nimmer mehr Liebe. Wir werden erwarten in der Hölle Glut. Wir geben niemals auf. Ihr hörtet es schon einmal, noch einmal ist kein Mal. Wir geben niemals auf. Fahrt zur Hölle, Baby Jonas. Fahrt zur Hölle, ihr mieses Pack. Fahrt zur Hölle, BPJS. Schon all ihr Kirche und Lehrerschaft. Fahrt zur Hölle, BPJS. Fahrt zur Hölle, ihr mieses Pack. Fahrt zur Hölle, BPJS. Angst und Gerichte, das wäre ja gelacht. Fahrt zur Hölle, BPJS. Fahrt zur Hölle, ihr mieses Pack. Fahrt zur Hölle, BPJS. Angst und Gerichte, das wäre ja gelacht. Ha! Fahrt zur Hölle! Fahrt zur Hölle! Fahrt zur Hölle! BPJS!